kriegt zu viel. Bis jetzt. Redet nicht mit mir. Redet mit euch selbst. Ja. Ich krieg zu viel, viel zu viele Leute, die mich zulabern. Ich werd zu gada, mir zu hallern, zu hammer. Ich werd dies und das, dass ihnen dies nicht passt. Doch am Ende seien die Texte und die Beats schon krass. Zu viele Freaks, die versuchen mich zu täuschen. Handshakes, die im Endeffekt nichts bedeuten. Zu viele Neider, die sich profilieren. Komplexe ausschütten und im Club den dicken Dog markieren. Zu viele Spinner, die immer wie Profs reden. Ist mein Job eben, ich muss klarkommen, mein Kopf eben. Zu viele möchte gern Business-Leute. Kommt, verpisst euch, Leute, außer Chicks und Bräute. Zu viele Mädels, die mich terrorisieren. Piept mein Telefon, dreht sich mein Kopf, als hätte ich Hero im Hirn. Bla bla, Erjan, ich bin nicht so, wie du denkst. Wie denn sonst, wenn ihr ständig an mein Pimmel hängt? Zu viele Geier, die sehen wollen wie Efeu. Auf die Fresse fliegt Seether, ich steh stolz. Zu viele Rapper, die sich zu sehr was einbilden. Zu sehr nen Dicken schieben, zu sehr sich selbst lieben. Zu sehr das Geld lieben, zu sehr nen Ey schieben. Zu sehr auf Bling oder zu sehr auf Weltfrieden. Viel zu viele, die mich stressen wollen. Viel zu viele von euch Spinner nehmen leider ihre Fresse voll. Mann, ich krieg zu viel. Den ganzen Stress, er treibt mich in den Wahnsinn. Es ist zu viel und ihr labert mich voll. Mich interessiert nicht, was ihr sagt, die Tiere. Es ist zu viel, Mann, ich krieg zu viel. Den ganzen Stress, er treibt mich in den Wahnsinn. Es ist zu viel und ihr labert mich voll. Mich interessiert nicht, was ihr sagt, die Tiere. Es ist zu viel. Viel zu viele, die unbedingt mit mir reden wollen. Ich red nur mit Mädels, die mir Schädel geben wollen. Zu viele, die zu unverschämt sind. Zu hohe Ansprüche stellen, von meinem Rap-Ding vernebelt sind. Zu viele Leute im Backstage. Zu viele grinsende Vollidioten, die denken, ich sei dort der Chef, Mate. Zu viele Rapper, die kein Nein verstehen. Ich will eure Texte nicht hören, bitte, ihr habt das einzusehen. Geht weg, zu viele Rapper find ich eh wack. Ihr peinlichen weiter kopiert, Ami, DVD, Smack, DVD, Drecks, DVGs, nennt euch Snoop, Game 50, Dre, Eminem oder direkt BZE. Zu viele Nichtsgönner, kleine Fische. Internet-Rapper, große Fresse. Doch wenn sein muss, trinkt ihr meine Pisse. Zu viele Frauen, die jetzt auch fronten Hollywood-Bitches. Einmal Star und zurück, zeig euch, wie Dolly was dick ist. Was ein Hollywood-Dick ist. Zu viele Parasiten wollen Feature, nur weil man gerade in ist. Urge, eine Frage, frag du Freak. Stopp, nenn mich Hulk Hogan, Pot King. A, du mean, ihr findet mich A zu deep, B zu fresh, C zu hart. D bitet jeden Part, jeden Tag, bla bla. Jeder von euch fragen. Ich komm mir vor wie eine Telefonzentrale. Ich komm mir vor wie ein Curse of Age und Schnee. Ich kann Kurt Cobain verstehen. Mann, ich krieg zu viel. Den ganzen Stress, er treibt mich in den Wahnsinn. Es ist zu viel und ihr labert mich voll. Mich interessiert nicht, was ihr sagt, die Tiere. Es ist zu viel, Mann, ich krieg zu viel. Den ganzen Stress, er treibt mich in den Wahnsinn. Es ist zu viel und ihr labert mich voll. Mich interessiert nicht, was ihr sagt, die Tiere. Es ist zu viel, zu viel, zu viel. Zu viel, es ist zu viel, Mann, ich krieg zu viel. Den ganzen Stress, er treibt mich in den Wahnsinn. Es ist zu viel und ihr labert mich voll. Mich interessiert nicht, was ihr sagt, die Tiere. Es ist zu viel, Mann, ich krieg zu viel. Den ganzen Stress, er treibt mich in den Wahnsinn. Es ist zu viel und ihr labert mich voll. Mich interessiert nicht, was ihr sagt, die Tiere. Es ist zu viel.